Aus Anlass des Monats des gemeinsamen Kampfes gegen die USA vom 25. Juni bis 27. Juli gaben jüngst die britische Songun Politik Studentengesellschaft, die britische Soziologie Studentengruppe, die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft und das britische Solidaritätskomitee für den Frieden und die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel eine gemeinsame Erklärung ab.